Am 20. September gab es eine Veranstaltung zur Übermittlung des Gratulationsschreibens des Südkorea der Partei der Arbeit Koreas an die Arbeiter und Funktionäre des Bergwerkes Ongjin, die mit dem Markt der selbstständigen Entwicklung im 200-Tage-Kampf der Treue große Erfolge erzielen. Daran nahmen Teil der Vorsitzende des Bezirkskomitees Südhwanghae der Partei der Arbeit Koreas Park Yong-ho, die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche und die Belegschaft des Bergwerkes. Auf der Veranstaltung wurde das Gratulationsschreiben des Südkorea der Partei der Arbeit Koreas an die Arbeiter und Funktionäre verlesen. Das Südkorea der Partei der Arbeit Koreas schätzte im Schreiben die Arbeiter und Funktionäre des Bergwerkes Ongjin hoch, die mit dem unbeugsamen revolutionären Geist alle Schwierigkeiten überwunden und im Feuer des Schaffens des Malima-Tempels den Jahresplan übererfüllt haben. Somit haben sie die revolutionäre Natur und den Geist der Arbeiter von Kim Il-sung und Kim Jong-il, die dem Aufruf der Partei treu folgen, restlos bekundet, so im Gratulationsschreiben. An diesem Tag fand auch eine Veranstaltung zur Übermittlung des Gratulationsschreibens des Südkorea der Partei der Arbeit Koreas an die Arbeiter, Techniker und Funktionäre der Afro-Tee-Fabrik Daesung in Sariwon statt. Mittels der Wissenschaft und Technik verteidigt die Fabrik im 200-Tage-Kampf der Treue die Ehre der Malima-Avantgardisten.